Hallo, hallo, hallo. Peter, machen wir weiter, ha? Mhm. Wir haben gesagt in der letzten Episode, wir werden das Thema geistliche Vaterschaft ansprechen. Du hast mich ja betreffs Daniel gefragt. Mhm. Ja, ich habe für Daniel so eine Rolle vom geistlichen Vater übernommen. Das habe ich. Aber ich werde das erklären. Eigentlich wollte ich schon länger über geistliche Vaterschaft etwas mitteilen. Und jetzt passt das so. Ich habe bei dem Wort geistliche Vaterschaft oder geistliche Vater gemischte Gefühle. Und okay. Ich werde dir sagen, warum. Weil ich habe immer wieder erlebt, dass geistliche Vaterschaft sehr missbraucht wurde. Geistliche Vaterschaft wurde insofern oft missbraucht. Ich bin der geistliche Vater, du bist mein geistliches Kind, also ich sage dir, was du tun musst. Und das ist für mich das Falsche von geistlicher Vaterschaft. So darf geistliche Vaterschaft nicht aussehen, weil erstens mache ich Menschen so von mir abhängig, was sehr gefährlich ist. Zweitens, ein geistlicher Vater, der muss zum höchsten Ziel haben, seine geistlichen Kinder ganz nah ans Vaterherz Gottes zu führen, nicht an sein eigenes Vaterherz zu binden. Und von dem her habe ich immer gemischte Gefühle, weil ich habe geistliche Vaterschaft auf eine nicht gesunde Weise überall in vielen Ländern der Welt erlebt. Weißt du, die Leute sagen, ja, das ist mein geistlicher Vater. Ich mache das, weil er mir es gesagt hat. Das hast du ganz oft gehört? Oft gehört. Immer wieder. Also immer wieder gehört, wenn von geistlichem Vater geredet wird, entweder auf die Art und Weise, das ist mein geistlicher Vater, der wird dann angehimmelt. Der wird auf ein Podest gehoben, was immer falsch ist. Du weißt ja, wie sehr Daniel mich respektiert, aber er hebt mich auf kein Podest. Nee, mag er gar nicht. Macht er nicht und mag er nicht. Und darum habe ich bei dem Wort geistige Vaterschaft gemischte Gefühle. Dennoch habe ich die Rolle übernommen für Daniel als geistlicher Vater. Es gibt einen Mann, mit dem ich bis heute noch in Kontakt bin. Einen Mann, der faszinierend ist. Einen Mann, wahrscheinlich hast du dessen Namen noch nie gehört. Aber einen wirklich außergewöhnlichen Mann Gottes. Und zwar, kennst du diesen Namen? Hast du schon mal gesagt, ja. Okay, du hast ihn von mir gehört. Ein unwahrscheinlicher, starker Prophet, Michael Sullivan, war derjenige, der die ganzen Kansas City-Propheten in den 80er Jahren geleitet hat. Und ich hörte im Jahr 1985 eine hörbare Stimme. Die hörbare Stimme, die hörte ich dreimal. Und die sagte mir dreimal, dass ich einen bestimmten Ort umziehen soll, um dort das Evangelium zu predigen. Ich war damals im vollzeitigen Dienst mit meinem eigenen Papa. Mein Vater war Pastor in der Pfingstbewegung und er war im vollzeitigen Dienst. Und als ich die Stimme dreimal hörte, also hörbar, und ich mit meinem Vater darüber redete, war das einfach nicht akzeptiert. Mein Vater hat das nicht als die Stimme Gottes anerkannt und es kam zu einem Bruch. Es kam zu einem Bruch, der für mich sehr schmerzhaft war. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Ich war damals ja gerade mal 24 Jahre jung. Ich habe sicher auch sehr viele Dinge sehr falsch gemacht, würde ich heute anders tun. Aber ich wusste einfach nicht, wie ich umgehen sollte damit. Ich wusste einfach, Gott hat gesagt, ich habe die Stimme gehört, ich muss das tun. Egal wie, ich muss das einfach tun. Auf jeden Fall, meine Beziehung ging zu Bruch mit meinem Vater und das Ganze war sehr schmerzhaft. Also ganz, ganz schmerzhaft für mich. Es war für mich eines der schmerzhaftesten Erlebnisse bis zu diesem Augenblick. Ich habe es geliebt, mit meinem Vater gemeinsam Gott zu dienen. Ich war in der Gemeinde mit ihm aktiv. Ich war angestellt in der Gemeinde. Also ich war im vollzeitigen Dienst mit meinem Vater zusammen. Und genau in diese Zeit kam Michael Sullivan und predigte bei uns, der mich nicht kannte, der nichts wusste von mir. Der hatte keine Ahnung, wer ich war. Und dieser Mann sagte, Gott hat mir gezeigt, dass es zu einem ganz schmerzhaften Bruch kam zwischen dir und deinem Vater. Und weil du bereit warst, jeden Preis zu bezahlen, um Gott zu gehorchen, wird Gott dich zu einem geistlichen Vater für viele andere machen. Und das war das erste Mal, wo ich mich mit dem Wort geistliche Vaterschaft befasst habe. Mhm. Und ja, ich wurde für Daniel, Daniel ist ein Sohn für mich und ich bin ein Vater für ihn. Aber als ich für Daniel dieser Vater wurde, war mir immer klar, mein größtes Ziel ist erstens, dass er ein selbstständiger Sohn wird. Ein freier Sohn. Ein Sohn, der selbst für sich denken darf. Ein Sohn, der anders sein darf. Ein Sohn, der den Weg finden muss, den Gott im Himmel für ihn hat. Nicht den, den ich möchte, dass er geht. Und das waren mir Dinge, die wichtig waren bei geistiger Vaterschaft. Daniel, was ist der Weg, den Gott für dich hat? Ich tue alles, um dir zu helfen, dass du auf diesen Weg, dass du diesen Weg so gut wie möglich gehen kannst. Ich habe ihm am Anfang immer wieder gesagt, Daniel, möchtest du gehen? Ich helfe dir dabei. Daniel, bei Matthäus zum Beispiel, Matthäus ist für mich wie ein Sohn. Matthäus war auch sehr eng mit mir zusammen. Als ich erkannt habe, dass Gott etwas anderes für Matthäus hat, habe ich zu Matthäus Folgendes gesagt, Matthäus, die nächsten 1,5 Jahre zahle ich dir ein gutes Monatsgehalt, ohne dass du irgendetwas tust für mich. Leute haben gesagt, du bist verrückt, Reinhard. 1,5 Jahre lang ein gutes Monatsgehalt, dass du gut leben kannst. Und ich will, dass du nichts für mich tust. Dass du mir nur eines versprichst. Du verwendest diese Zeit, um herauszufinden, was der Vater im Himmel für dich vorbereitet hat. Das ist Wahnsinn. Das ist so freisetzend. Das wirst du ja von irgendwo gelernt haben. Hast du das einfach studiert? Hast du das zu Jesu Füßen gelernt? Ich habe es vom Vater von Jesus gelernt. Vom Vater von Jesus? Mhm. Aber du hast direkt mit dem Vater kommuniziert oder mit Jesus kommuniziert? Jesus hat mich bei der Hand genommen und zum Vater geführt. Die Serie scheint länger zu werden. zumindest tief wird sie. Schau, Peter, die Bibel sagt, dass Gott, von dem alle Vaterschaft ausgeht, wenn Gott derjenige ist, von dem jede Vaterschaft den Ursprung hat, dann wäre jeder geistliche Vater töricht, wenn er seine geistlichen Kinder nicht ständig zum Vater pusht. Ja. Wäre er töricht. Das heißt, ein guter geistlicher Vater, der macht eins. Erstens, er will, dass die Kinder selbstständig werden. Er will, dass die Kinder Fehler machen, dadurch lernen, Entscheidungen treffen. Der will die Kinder immer ermutigen. Finde deinen Weg, geh deinen Weg, ich helfe dir dabei. Und wenn die Kinder Dinge tun oder Wege gehen, die der Vater nicht so gehen würde, würde der Vater dem Kind sagen, geh diesen Weg. Weißt du, ich sage jetzt was echt, ich erzähle dir eine tolle Geschichte. Mhm. Als Daniel schon bei mir lebte eine Zeit lang und dann zogen wir nach Sao Paulo, 2. Januar 2020. Und Daniel, ich habe zu Daniel gesagt, ich ziehe nach Sao Paulo um. Das ist für mich der Weg. Überleg, ob du mitkommen willst. Und er hat überlegt, 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Da sagt er, okay, ich komme auch mit. Er zog mit nach Sao Paulo. Und dann hat Gott zu mir gesagt, verwende die sozialen Medien. Das habe ich auch getan, bis heute. Und dann, Daniel war ja voll involviert mit dir. Dann war die Pandemie, alles war zugesperrt. Wir hatten das ganze Jahr Flüge gebucht gehabt, Reisen im ganzen Land, Kreuzberg passieren, das machten wir ja 6 Jahre lang. Zigeunerte Daniel und ich jede Woche durch das Land. Wow. Es gab fast keine Woche, wo nicht wir in Flugzeugen saßen. Manchmal in 4 Flugzeugen pro Woche. Auf jeden Fall. Und dann war alles zugesperrt. Das heißt, wir leben zusammen. Gott sagt, verwende die sozialen Medien. Das war dann unser Leben. Und dann wurden wir verknüpft mit Leuten, die Spezialisten waren in den sozialen Medien. Also wirklich, der hat, ich weiß nicht, 10 Millionen Nachfolger auf Instagram oder sowas. Also wirklich absolute Profis. Und Daniel hat dann zu mir gesagt, ich möchte eine Firma aufmachen. Mit 3 anderen Partnern. Eine Firma aufmachen und auf dieser Firma möchte ich gerne Online-Englischkurse verkaufen. Oh. In dem Augenblick, wie er es zu mir gesagt hat, hat mir mein Bauch gesagt, der geht bankrott, bevor er begonnen hat. Das geht den Bach runter. Ich habe zu der, wie gesagt, Liebling, der macht jetzt eine Firma auf, die geht kaputt. Und Debbie sagt zu mir, sag ihm das doch. Ich habe gesagt, nein. Debbie sagt, bist du dir sicher? Ich habe gesagt, ich bin mir 100% sicher. Mein Bauch hat mich bis jetzt nicht ein einziges Mal im Stich gelassen. Ich kann mich nicht einmal erinnern. Das geht den Bach runter. Und ich habe zu Debbie gesagt, ich werde ihm das niemals sagen. Ich will, dass dieser Sohn den Weg geht, den er für richtig empfindet und dass er auf dem Weg gehend lernt, was Gott für ihn hat. Das muss er für sich selbst lernen. Wenn ich gesagt hätte, Daniel, mein Bauch sagt mir, der Herr hat mir das gezeigt, der hätte die Firma nie aufgemacht. Was geschah? Er machte die Firma auf, sie nahmen die Kurse auf, arbeiten hart, nahmen alles auf und alles ging den Bach runter. Die haben sich zerstritten, die haben sich zerstreut. Einer geht diesen Weg, der andere den, die reden nicht miteinander, alles am Ende. Aber für mich ist genau das Vaterschaft. Denn der Vater hat den verlorenen Sohn ja auch gehen lassen. Hat ihn niemals überredet, nicht zu gehen. Denke mal dran. Niemals. Sehr inspirierend. Sehr inspirierend. Wie geht's dir, wenn du an deinen Timo denkst? Der ist ja zurzeit gerade in Israel. Hättest du Freude, wenn der Timo dich bei jeder kleinsten Entscheidung fragt, was er zu tun hat? Er ist 19, ja? Das 19. Freust du dich, dass er als 19-Jähriger Entscheidungen trifft, weg, eigenen Weg zu finden, ins Ausland gehen, in Israel zu leben? Oder hättest du mehr Freude, wenn der Timo ständig dich fragt, was er tun muss und nur das tut, was du sagst? Was ist dir lieber? Ja, mir ist schon sehr lieb, wie er es jetzt macht. Er entscheidet Dinge, er macht Fehler, er fragt, er traut sich was. Das ist mir viel, viel lieber. Viel, viel lieber. Stell dir vor, wie es unserem Vater im Himmel geht, wenn geistliche Väter ihre Kinder unter Kontrolle halten. Aber woher kommt das? Warum? Ja, vielleicht machen wir jetzt ein Fass auf, aber... Du, wir machen die Serie so lange, wie sie machen wollen. Wir reden frei von der Leber weg. Warum binden Väter, geistliche Väter, Söhne an ihr eigenes Herz? Was ist da kaputt? Weißt du, ich glaube, da gibt es eine ganze Anzahl von Umständen. Einer der Gründe ist einfach, weil viele geistliche Väter nicht wirklich sicher sind mit ihrem eigenen Vater im Himmel. Würdest du sagen, dass diese Väter, die sich nicht ganz sicher sind, an der falschen Quelle angeschlossen ihr Leben leben? Mhm. Wenn du nicht die Sicherheit hast, dass dein Vater, schau, du reproduzierst ja, was du bist. Ja. Wenn ich im Herzen eine Person bin, die sich unsicher ist in seiner Vaterbeziehung, dann werde ich diese Unsicherheit an meine geistlichen Kinder weitergeben. Pass auf, mach nicht einfach, du machst Fehler, du kannst das falsch machen. Wer weiß, Gott will das nicht, Gott mag das nicht. Weil ich werde der Vater für dich sein, von dem ich glaube, wie Gott der Vater für mich ist. Automatisch, oder? Logisch. Wenn ich glaube, dass mein Vater im Himmel mir Freiheiten gibt, mich Fehler lassen macht, sich freut an mir, auch wenn ich Sachen mache, die falsch sind, er freut sich trotzdem an mir. Rat mal, wie ich meine geistigen Kinder behandeln werde. So hat sich Daniel gefühlt, richtig? Und das war eine Riesenfreude für dich, das zu sehen, dass er laufen konnte und in dir im Prinzip einen Abglanz vom echten Vater sehen konnte. War das nicht die größte Freude, das zu sehen? Das war schön. Und weißt du, was das Schöne war? Ich kann mich erinnern, als Daniels natürlicher Vater, biologischer Vater, er bat mich in seiner Gemeinde zu predigen, ist ja auch Pastor. Und ich kam hinein und ich predigte und vor der Konferenz bat er mich in sein Büro. Und er nahm mich in sein Büro und er ist nicht eine sehr emotionale Person, der Vater von Daniel. Er nahm mich, ich kam rein, er sagt, ich will dich umarmen. Und so kenne ich ihn nicht. Der hat mich umarmt und hat nur geheult. Er hat gesagt, danke, Danke, dass du für meinen Sohn so ein Vater geworden bist. Danke, dass er so Gott dient. Das war für mich unwahrscheinlich bewegend, dass ein natürlicher Vater erkannt hat, dass gesunde geistliche Vaterschaft das Kind in das hineinbringt, was Gott für ihn hat und nicht an sich selbst bindet. Daniel konnte den himmlischen Vater in dir sehen. Das hoffe ich. Aber Peter, ich habe so einen Eindruck in meinem Herzen, gerade hier jetzt, vom Heiligen Geist, für Leute, die zuschauen. Viele von euch, die jetzt zusehen, viele von euch, ihr habt erlebt, wie ihr selbst nie gute geistliche Vaterschaft erlebt habt. Ich empfinde einfach auch in meinem Herzen, dass es hier Menschen gibt, die sehen jetzt zu, die haben geistliche Vaterschaft missbräuchlich erlebt. Und der Herr möchte euch jetzt Folgendes sagen. Lasst das los, vergib das, denn ich werde genau die Schmerzen verwenden, die du erlebt hast, um dich wiederherzustellen, zu heilen und zu einem guten geistlichen Vater zu machen. Ich empfinde einfach, dass viele von euch jetzt wirklich sich entscheiden müssen, loszulassen. Aufhören, ständig dem geistlichen Vater die Schuld zu geben, dass er nicht der richtige geistliche Vater für dich war. Denn nicht nur er hat Schuld daran, auch du hast Schuld daran, weil du hast ihn zur Quelle gemacht, anstatt den Vater im Himmel zur Quelle zu machen. Lass das los, vergib das, öffne dich dem Herrn neu und sag, Vater im Himmel, ich bin bereit, von dir geheilt zu werden, wiederhergestellt zu werden und ich bin bereit, von dir geschult zu werden, ein guter geistlicher Vater für die vielen anderen Menschen zu sein. Es ist eine ganze Generation von geistlichen Weisen, die auf uns zukommt. Eine ganze Generation von Menschen, die sich bekehren werden, die sind geistlich weise. Und die brauchen geistliche Väter. Öffne du jetzt dein Herz, dass du, der du so verletzt wurdest, zu einem wunderbaren geistlichen Vater von Gott hergestellt werden kannst. Diese, ich sage euch, die deutsche Welt, die braucht viele wirkliche, gute, geistliche Väter, wenn wir die große Ernte einbringen. Da müssen Väter bei der Tür stehen im Hause des Herrn, nicht der ältere Bruder. Väter müssen bei der Tür stehen. Lass dem Herrn dich verwenden, um dich zu einem guten, geistlichen Vater auszubilden, damit das, was er am Herzen hat, auch geschehen kann. Wow. Ja. Was für ein schönes Bild. Es kommt was Tolles auf uns zu, Peter. Der Vater wird sein Herz offenbaren. Für uns, an uns, durch uns. Ich freue mich drauf. Das wird kommen. Ja. Ich habe das Gefühl, es hören einige zu, die mit dem Herzen gerade zuhören und zuschauen. Mhm. Ja. Danke, dass ihr zuhört. Ja, wir danken euch, dass ihr zuhört. Wir machen das nächste Mal weiter.